Ich bin DJ Westman und ihr hört Berlin Masters auf Fritz. the E talking. It's not you. It's the E talking. It's not you. It's the E talking. It's not you. It's the E talking. It's not you. It's the E talking. It's not you. It's the E talking. It's not you. It's the E talking. Westbam und Paul van Dyk, jetzt gerade in der Arena, in Treptow, live. Und das hier auch live aus der Arena, für euch. Auf Fritz, wa? Mein Name ist André Langenfeld. Ich bin das Backup. Ich weiß, was passiert. Und nicht nur das. Ich habe hier auch lustige kleine Takes von den beiden, die ich euch nicht vorenthalten will. Und zwar haben die sich gegenseitig Fragen gestellt, so die ganz doofen Fragen. Haben sie aber Gott sei Dank nicht ganz so doof beantwortet. Und davon spielen wir so knapp einmal eine Stunde was ab. Jetzt ist dran die Frage Nummer 5. Was ist die wirklich schrägste Platte, die ihr zu Hause im Plattenschrank habt? Ich habe immer sehr interessante Erfahrungen in Frankreich gemacht, im Speziellen in Südfrankreich. Und ergab es sich dann, dass, ich glaube, wo war es? In Cannes, zur Musikmesse Mielen. Wir kamen also irgendwann so gegen mittags um 12 an und uns wurde eben dann freudig mitgeteilt, dass es eben leider so ist, dass die Zimmer noch nicht fertig sind. Plötzlich sprang einer durch die Rezeption und meinte, doch, ihr Zimmer ist schon fertig. Ich gehe also hoch, schließ auf, steht die Matratze senkrecht im Bett. Und jetzt muss ich mal kurz irgendwie unterbrechen. Mein Zettel hat sich hier in einer Zeile verrutscht. Und ich würde mal sagen, ich habe mich schon bei der Frage davor gewundert. Das ist jetzt die Frage, gibt es ein herausragendes Hotelerlebnis, an das ihr euch erinnert? So, jetzt macht es nämlich Sinn. Ich habe immer sehr interessante Erfahrungen in Frankreich gemacht, im Speziellen in Südfrankreich. Und ergab es sich dann, dass, ich glaube, wo war es? In Cannes, zur Musikmesse Mielen. Wir kamen also irgendwann so gegen mittags um 12 an und uns wurde eben dann freudig mitgeteilt, dass es eben leider so ist, dass die Zimmer noch nicht fertig sind. Plötzlich sprang einer durch die Rezeption und meinte, doch, ihr Zimmer ist schon fertig. Ich gehe also hoch, schließ auf, steht die Matratze senkrecht im Bett und das Zimmer wird gerade komplett renoviert. Und ich gesagt, ja, das ist gut, geh wieder runter, kann nicht sein. Also haben wir dann alle bis um 16 Uhr gewartet. Ich bin also dann auch völlig müde in mein Bett, habe mich hingelegt und bin dann irgendwann eingeschlafen und wurde wach, weil plötzlich war das Zimmer komplett rot. 20 Sekunden später wurde es blau, danach wurde es gelb, dann grün, um dann wieder rot zu werden. Und zwar, wenn man mal an der Côte d'Azur war, da gibt's diese beleuchteten Hausfassaden. Und ich hatte genau an meinem Fenster einen solchen Scheinwerfer, der eben dann in 20 Sekunden Abständen die Farbe wechselte. Ich natürlich völlig entgeistert, so, huch, was war das? Lass die Jalousie runter. Und noch zwei Stunden später, ich werd wach, total heiß, hab geschwitzt wie ein Tier. Geh dann am nächsten Morgen runter und sag, ja, Klimaanlage ist kaputt. Und die so, nö, die ist im Winter immer abgeschaltet. Also das sind schon so jetzt irgendwie, ja. Ja, letztendlich. War irgendwie jetzt kam, also in dem Moment fand ich es komisch. Irgendwie jetzt. Ja, es sind auch dann so letztendlich immer ein bisschen die Rock'n'Roll-Erlebnisse auch wieder dort bei den Hotels. Die also so letztendlich sind es immer die Insektenpolkas und oder sozusagen das Volksfest, was dann gerade ein Stockwerk tiefer abläuft und so eine Scherze. Oder die Baustelle direkt vorm Fenster. Ja, das ist auch immer sehr schön. Oder die Baustelle eben im Zimmer ist auch gut oder so. Also diese ganz extremen, also ich glaube, das war mal, die verrücktesten Leute leben ja in Österreich und speziell in Wien. Und da waren wir irgendwann mal in ein Hotel eingecheckt worden. Also ich glaube, waren da Gitter vor dem Fenster. Also es war der Hammer. So ein Hotel habe ich noch nie gesehen. Also ich glaube, zumindest die Fernseher waren angekettet an die Wand. Ja. So, das meinten die auch ganz ernst. So. Von wem seid ihr da angecheckt worden? Waren die grün und hatten Handschellen in der Hand? So ungefähr. Also, ja. Ach, die Ösels, man muss sie lieben. Küss die Haare. Paul und Max über Hotels. So, und dann hören wir also in einer Stunde die Antwort auf die Frage, was die wirklich schrägsten Platten in den Plattenschränken der beiden sind. Jetzt aber weiter. Weiter im Takt. Tickets kosten an der Abendkasse in der Arena 18 Euro. Hallo, hier spricht der DJ Westbam und ihr hört Berlin Masters auf Fritz. Kick it here.

Yeah.

these zombies are on their way. Sleep at day. Now close the door and just stay quiet. Beware of the zombie riot. DJ Westbam und ihr hört Berlin Masters auf Fritz. Kick it, yeah. Fox, I choose no other fox. Selfish, I'm unkind. Sucker love, I always find someone to bruise and leave behind. All alone in space and time, there's nothing here but what here's mine. Something borrowed, something blue. Every me and every you. Every me and every you. Every me. Westbam, Berlin Masters und im Radio Fritz. So, wir haben es 4 Uhr. Hier ist Fritz und die Live-Übertragung aus der Arena. Die Live-Übertragung von den Berlin Masters, Paul van Dyk und Westbam. Im Moment legt Westbam auf. Also laut Zeitplan jedenfalls. Und der Sound könnte auch hinkommen, oder? So, wir haben wieder das Frage- und Antwortspiel. Jetzt kommt sie, die Frage nach der schrägen Platte. Frage: Was ist die wirklich schrägste Platte, die ihr zu Hause habt? Die wirklich schrägste Platte, die ihr im Plattenschrank habt? Paul, Max. Das peinlichste Stück Musik, was ich mir angehört habe und auch erworben habe. Nein, ich sag's nicht. Okay. Ich sag's jetzt nicht. Also, warte mal. Nicht also schlagen, ich sag's ja. Okay, sprich. Okay, also die Jungs... Simon and Garfunkel? Nee, ist noch schlimmer tatsächlich. Es ist quasi... Harrison. Nein, wer Simon okay. und Garfunkel, ein Süddeutscher und alleine mit seiner Band. Ja, alleine jetzt... Ja. Band, ein Süddeutscher. Also aus Süddeutschland... So, mit seiner Guru Guru. Kenne ich nicht, aber es ist schon. Das war so Krautrock. Nee. Also ich finde den Text von diesem Lied tatsächlich irgendwie auch, muss ich auch meinen Holz. Ein Süddeutsche ja, mit einer Band. Ja. Ein Komiker? Nein, oder? Überhaupt nicht. Leider tatsächlich, der nimmt sich total Konstantin ernst. Konstantin Wecker? Ah, nee, das, ist nee, das auch, wäre ne? qualitativ zu hoch angesetzt. Zu hoch. Ja. Nicht schlecht, sag's nicht. Ja, ich so, dann sorg ich's nicht. Oder nein, komm, lass es raus. Nee, ich kann nicht. Es geht körperlich nicht. Man merkt. Ja. Es geht körperlich nicht. Nee. Was ich also habe, also von Gruppen wie The Furious Pig. Das war eine New Wave-Gruppe aus England, die nur zu fünft auf der Bühne gestanden sind und nur so Geräusche mit dem Mund gemacht habe, aber ganz seltsame Geräusche und so solche Sachen. Also von der Sorte habe ich jede Menge. Ja, das würde noch zu den... Coole Nummer, aber das würde noch zu den harmlosen Geräuschen da gehören. Also das Problem ist irgendwie, dass die Band und der Song, von dem ich hier spreche, da würde auf der Kiste einfach nur Ups draufstehen. Ups, Upside Your Head vielleicht von Gap Band? Nein. Also. Okay, es ist. Lass es raus. Kannst du es tun? Ja. Es ist. Also der Song, das Lied heißt Abenteuerland. Oh, Alter. Und ist jetzt brechen alle zusammen. Es ist pur, ja. Also, sorry jetzt, ja. Ja, okay. Ab in die Ecke. Ja. Nachricht. Solltet ihr das gerade im Radio gehört haben, irgendwie jetzt nicht in die Halle rennen irgendwie und allen erzählen, bitte. Oder so, hey, Paul, hast du mal die Abenteuerland? Ja. Demnächst stehen sie alle mit einem Pur-T-Shirt vor mir. Ich wusste es. Hallo, ich bin Paul von Dyk. Ihr hört gerade Westbam live bei den Berlin Masters aus der Arena in Berlin auf Fritz.